In Deutschland dürfen Jugendliche schon ab dem 16. Lebensjahr Bier und Wein kaufen. Nur die sogenannten harten alkoholischen Getränke, also Schnaps und ähnliches, die gibt's erst ab 18. In Frankreich war das fast genauso, aber dort hat man das entsprechende Gesetz geändert. Dort dürfen Jugendliche erst ab dem 18. Lebensjahr jetzt überhaupt Alkohol kaufen, egal was für ein Alkohol es ist. Und wir wollen jetzt mit Ihnen darüber debattieren, ob so etwas auch in Deutschland sinnvoll wäre, das entsprechende Gesetz ändern. Jeder darf Alkohol, auch Wein und Bier, erst ab dem 18. Lebensjahr. Ihre Meinung dazu bitte jetzt unter der 00800 22 54 22 54. Ich begrüße unter dieser Nummer heute Nachmittag als erste Rosemarie Radke in Winsen, aber nicht an der Luhe, das kennen die meisten, sondern in Winsen an der Aller. Schönen guten Tag, Frau Radke. Ja, guten Tag. Ihre Meinung, Gesetzesänderung, hoch auf 18 auch für die sogenannten leichteren Alkoholiker. Wäre das ein sinnvoller Weg? Also ich denke nicht. Also zunächst mal, wenn so ein Gesetz, wenn man sich davon Besserung verspricht und kleine Flatrate saufen und sonst was mehr kommt, meinetwegen, okay, sollen sie das Gesetz machen. Aber ein Gesetz ist schnell gemacht. Es ist aber nur die Bekämpfung von irgendwelchen Symptomen. Und ich denke, man sollte mal an die Ursache gehen. Und was mit der Jugend passiert, ist ja nicht nur ein Alkoholproblem, wir haben ein allgemeines Jugendproblem. Sowohl die Gewalt in der Jugend als auch Bildungsproblem, keine sinnvolle Freizeitbeschäftigung mehr. Die Gelder dafür werden gestrichen. Für allen möglichen Quark haben wir Gelder. Gerade in Ihrer Sendung vor einer halben Stunde habe ich gehört, dass also im Grunde genommen diese ganze Raumstation ISS nur Millionen oder Milliarden verschlingt, aber letztlich sinnlos ist. Und die Jugend, wo das Geld reingestopft werden müsste oder hingebracht werden müsste, wo man Sozialpädagogen bräuchte, wo man Jugendwarte brauchte, die vielleicht das alles nicht nur ehrenamtlich, nebenberuflich machen sollen, sondern vielleicht auch für ihren Einsatz für die Jugend auch vielleicht eine Bezahlung kriegen könnten. Da fehlt es. Also ich bin immer der Meinung, Ursachenbekämpfung und nicht irgendwelche Symptome und einem machen wir wieder ein Gesetz und dann können wir wieder kriminelle Jugendliche hinter Schloss und Riegel bringen. Das ist nicht der Weg. Frau Radke, ich danke Ihnen für den Anruf. Bitte. Tschüss nach Winsen. Wir gehen weiter nach Chemnitz zu Thomas Grimm. Guten Tag, Herr Grimm. Ja, schönen guten Tag. Wie sehen Sie das? Ich kann mich in großen Teilen meiner Vorrednerin anschließen. Ich warte auch schon lange auf so eine Initiative. Ich finde es nicht hinnehmbar, dass rund um die Uhr der Alkohol verfügbar sein muss. Aber glauben Sie denn, wenn man jetzt, ich meine, die Gesetzesregelung wäre ja gar nicht so riesig. Schon heute ist es so, die harten Sachen gibt es erst ab 18, nur Bier und Wein gibt es ab 16. Glauben Sie, wenn man das jetzt 2 Jahre hochschieben würde, das hätte so eine große Wirkung? Naja, es hat verschiedene Wirkungen. Ich arbeite selbst im Rettungsdienst und muss feststellen, dass die Konsumenten immer jünger werden. Dass man schon am frühen Morgen Jugendliche mit offenen Bierflaschen in der Stadt unterwegs sieht und die Gesellschaft muss es auch durchsetzen können. Das ist natürlich das Problem. Das passiert jetzt schon nicht, weil die Verkäufer und so weiter sich im Großen und Ganzen nicht dran halten. Ich habe es auch schon mal in Chemnitz in der Bürgerversammlung versucht, dass kommunale Verbote aufgestellt werden. Das wurde verneint, obwohl es auch Beispiele dafür gibt, in Magdeburg zum Beispiel. Aber wenn Sie selber sagen, dass Sie im Rettungsdienst zum Teil arbeiten, Herr Grimm, ist es nicht so, dass diese sogenannten Komasäufer unter den Jugendlichen, dass die sich eben mit den harten Sachen betrinken? Ich meine, die gibt es ja auch jetzt schon offiziell erst ab 18, aber in den meisten Geschäften kriegt man sie trotzdem. Na, die Komatrinker, das sind Einzelfälle. Es ist ein grundsätzliches Problem, dass der Alkoholkonsum unkritisch gemacht wird. Man kann zum Beispiel die Alkoholsteuer, was die Vorrednerin sagte, für die Jugendarbeit einsetzen. Das wäre ein sinnvoller Nutzen dafür. Im Moment verschwinden die Steuern im Bundeshaushalt und die Schäden für die Gesundheit, die werden von den Versicherten getragen und nicht von den Steuern. Das ist ja auch ungerecht. Herr Grimm, ich danke Ihnen für den Anruf, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag in Chemnitz und wir gehen weiter nach unterwegs, steht bei mir jetzt auf dem Bildschirm, zu Enrico Busse. Guten Tag, Herr Busse. Ja, guten Tag. Ganz kurz, wo sind Sie ungefähr unterwegs? Ich bin im Raum Magdeburg unterwegs mit dem LKW auf dem Weg nach Triptis. Und davon darf ich ausgehen, völlig nüchtern. Was halten Sie denn von dieser... Ich bin da optimistisch. Aber was halten Sie von dieser Idee? Gesetzesänderung, Alkohol, jede Art von Alkohol, erst für Jugendliche ab 18. Wäre das sinnvoll? Für mich überhaupt nicht. Ich habe 4 Kinder, sehen Sie mal, und ich habe das bei meinen, die sind alle erwachsen, habe das noch nicht erlebt, dass ich so betrunken habe. Ich bin der Meinung, die Eltern haben eine Aufgabe. Und dann gibt es genügend Gesetze, nämlich für die Gaststätten und auch für die Verkaufsstellen. Und wenn die dort die Gesetze achten, die Verkäufer oder die Händler, ja, dann kann meiner Meinung nach nichts passieren, bis auf die berühmten Ausnahmen, die man sowieso, bin ich der Meinung, nicht verhindern kann. Das heißt, Herr Busse, vielleicht wäre dann die Lösung keine schärferen Gesetze, aber für die bestehenden Gesetze schärfere Kontrollen? Ja, ich würde da keine neuen Gesetze mehr. Wozu? Denn wie die Vorgängerin vorhin schon sagte, um die Jugend zu kriminalisieren oder irgendwas. Nein, die Leute, die jetzt die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen auf die Jugendlichen, die müssen das auch tun. Einmal die Eltern und zum Zweiten die Verkäufer, indem sie eben nichts verkaufen. Herr Busse, ich danke Ihnen für den Anruf. Wünsche Ihnen gute Fahrt. Wir bleiben in Sachsen-Anhalt, werden jetzt aber wieder stationär. Peter Holger in Wittenberg ist der nächste Anrufer. Tag, Herr Holger. Hallo, ich grüße Sie. Jetzt bin ich richtig dran. Jetzt sind Sie richtig dran. Naja, dran, aber nicht im gefährlichen Sinne. Alkohol erst für Jugendliche ab 18, ganz streng jede Art von Alkohol. Sinnvoll oder nicht für Sie? Als Gesetzesänderung? Ja. Nein, wäre nicht sinnvoll. Warum nicht? Weil, wissen Sie, ich schaue jetzt mal aufs Internet, was ich dort alles kaufen und bestellen kann. Da ist Alkohol das geringste Problem. Also das wäre Blödsinn. Ich würde mich der Hörerin vom Anfang der Sendung anschließen. Die hat das richtig auf den Punkt gebracht. Für die Jugend das Geld einsetzen und nicht in sinnlose Projekte. Ich habe beispielsweise heute im Radio gehört, es ist irgendwo in Nordrhein-Westfalen oder in einem anderen Land geplant, eine riesen Jesu-Christus-Statue größer als wie in auf dem Zuckerhut zu bauen. Hm. Habe ich noch nicht gehört. Was hören Sie? Ach ja, das werden Sie heute noch hören. Und wenn ich nur daran denke, was das für Millionen kostet. Aha. Man spricht da einen Tourismusverband an, dass das vielleicht mehr Leute hätten. Aber sagen Sie, Herr Holger, ich verstehe das schon mit dem Geld. Aber andererseits, wenn man jetzt das Gesetz ändert und jetzt von 16 auf 18 hochschraubt, das kostet ja in dem Sinne kein Geld. Das bringt kein Geld. Ja, eben. Nein, genau. Es kostet kein Geld. Ich meine, ein bisschen Papier, weil man es neu drucken muss. Aber das wäre ja nichts, was kostet. Also es gibt natürlich eine Menge Maßnahmen, die kosten Geld. Aber das Gesetz zu ändern und 2 Jahre das Mindestalter hochzuschrauben, kostet ja nichts. Es bringt nichts. Ich sage es Ihnen glatt, wie es ist. Es bringt nichts. Gut, dann danke ich. Denken Sie an meine Worte, was ich im Internet alles bestellen kann. Und das macht die Jugend am laufenden Band. Gut, ich denke an Ihre Worte und gebe das Wort aber jetzt noch für ein paar Sekunden an Ursula Hunger in Erlangen. Letzte für heute. Guten Tag, Frau Hunger. Grüß Gott. Grüß Gott. Also, es ging ja sehr schnell. Also ich denke bis an mein Alter, ich bin ja Ihrer Aufstellung nach wahrscheinlich schon zu den Alten gezählt, aber ich denke immer erzieherisch und in einem Haushalt, in einer Familie, in der das nicht verboten ist, aber in vernünftiger Weise den Kindern nahegebracht wird, glaube ich nicht, dass die zu Exzessen neigen. Da kann man Gesetze ändern, noch und noch, wie die Vorredner alle da, ich habe es nicht ganz gehört, aber das war doch bis jetzt auch gegolten. Warum sollte es jetzt nicht mehr gehen, dass Kinder davon Abstand nehmen? Also die Eltern und nicht der Gesetzgeber die soll Eltern. Das regeln. Frau Hunger, ich danke Ihnen für den Anruf. Okay. Also wenn Sie das mal weitergeben. Ich brauche es nicht weitergeben. Die Welt hat uns zugehört, gerade Frau Hunger. Ich danke Ihnen. Schönen Dank. Danke Ihnen. Tschüss nach Erlangen. Tschüss an dieser Stelle und danke auch an alle, danke an alle, die angerufen haben, auch die, die nicht durchgekommen sind. Ich muss jetzt den Bogen gerade hinkriegen, von Alkohol zu Bio-Nahrung. Könnte es über Bio-Bier machen, kann auch einfach nur sagen, ob Bio wirklich noch Bio ist. Darüber reden wir nach den Nachrichten.